Zu Beginn hören wir Musik von Heinrich Hartl. Seine Bilder der Hoffnung, 5 sinfonische Momente für großes Orchester. Hier ist die Junge Philharmonie Oberschwaben unter Leitung von Alban Beikircher. Thank you. Bilder der Hoffnung. Fünf sinfonische Momente für großes Orchester, ein Werk von Heinrich Hartl. Das war eine Aufnahme aus dem letzten Jahr aus Grauchenwies mit der Jungen Philharmonie Oberschwaben unter Leitung von Alban Beikircher. Den Vibraphonisten Eckhard Kopetzky hören wir jetzt mit seinem Stück In a Jolly Mood für Flöte und Vibraphon. Flötistin ist Anke Trautmann. Thank you. Der Vibraphonist Eckart Kopetzky zusammen mit der Flötistin Anke Trautmann im Stück In a Jolly Mood für Flöte und Vibraphon von Eckart Kopetzky, aufgenommen 2002 in Nürnberg im Kolosseum. Mehrere Stücke hören wir jetzt von Stefan Pötsch. Zunächst Freier Kanon, Duett, dann Viola Song und schließlich Resultat aus Quartett, Duett 2. Stefan Pötsch, Violine bzw. Viola zusammen mit der Cellistin Ha-Young Kim. Thank you. Thank you. Drei Stücke von Stefan Pötsch waren das: Freier Kanon, Duett, Viola-Song und schließlich Resultat aus Quartett, Duett Nummer 2. Wir haben gehört, Stefan Pötsch, Violine bzw. Viola und Live-Elektronik sowie die Cellistin Ha Young Kim. Die beiden hören wir nochmal mit zwei Stücken von Stefan Pötsch: Mystischer Tanz und Freier Kanon Quartett. Freier Kanon Quartett, ein Stück vom Geiger Stefan Pötsch. Er hat es hier zusammengespielt mit der Cellistin Ha-Young Kim, aufgenommen 2016 in Nürnberg. Bernd Kremling ist unser nächster Komponist im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Den Perkussionisten hören wir mit dem Stück Bilder im Kopf. Das waren zwei Stücke des Perkussionisten Bernd Kremling, Lebenszeichen und davor Bilder im Kopf. Hermann Seidel ist unser nächster Komponist im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Sein Trio für Querflöte, Violoncello und Klavier spielen Walter Himmler, Querflöte, Barbara Seliger, Violoncello und Hermann Seidel, Klavier. Thank you. Thank you. Der Pianist Hermann Seidel war das mit seinem Trio für Querflöte, Violoncello und Klavier. Zusammen mit Walter Himmler, Querflöte, und Barbara Seliger, Violoncello. Aufgenommen 1998 in Kitzingen. Als nächstes hören wir die Marimbafonistin Katarzyna Mitschka mit 6 Miniaturen für Marimbafon Solo von Matthias Schmidt. Thank you. Die Marimbaphonistin Katarzyna Mitschka war das, mit 6 Miniaturen für Marimbaphon-Solo von Matthias Schmidt. Im Concerto Bavarese auf Bayern 2 hören wir jetzt das Jumble Jugendensemble für Neue Musik Bayern unter Leitung von Johannes X. Schachtner mit Mem 33 Scherzo von Markus Maria Reisenberger. Thank you. Thank you. Thank you. Das Jugendensemble für Neue Musik Bayern hat hier unter Leitung von Johannes X. Schachtner ein Werk von Markus Maria Reisenberger gespielt, Mem 33 Scherzo, aufgenommen 2019 in der Würzburger Musikhochschule.